B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Guten Tag, Frau Müller. Ich heiße Kahn und komme von der Agentur Domus. Guten Tag, Frau Müller. Ich heiße Kahn und komme von der Agentur Domus. Guten Tag, Herr Kahn. Ist das die Wohnung? Guten Tag, Herr Kahn. Ist das die Wohnung? Ja, das Haus ist eigentlich sehr ruhig. Ja, das Haus ist eigentlich sehr ruhig. Naja, ich weiß nicht. Naja, ich weiß nicht. Hier ist das Wohnzimmer und dort ist das Bad. Hier ist das Wohnzimmer und dort ist das Bad. Das Bad hat kein Fenster. Das Bad hat kein Fenster. Ja, aber es ist sehr groß. Und hier ist der Balkon. Fantastisch, oder? Ja, aber es ist sehr groß. Und hier ist der Balkon. Fantastisch, oder? Danke, Herr Kahn. Wir telefonieren. Auf Wiedersehen. Danke, Herr Kahn. Wir telefonieren. Auf Wiedersehen.